Lügen, lateinisch Vindelinium. Lügen haben kurze Beine. Dann sind wohl die Giraffen die ehrlichsten Tiere. Ha? Naja, Tiere lügen nicht. Sie sind immer hundertprozentig ehrlich. Die Lüge hat ein Mensch erfunden. Ungelogen. Ja, schon die Neandertaler haben gelogen. Als der Neandertaler Mann sich von seiner Frau zur Jagd verabschiedete, sagte sie zu ihm: Pass auf dich auf. Daraufhin er: Ja, wir werden schon nicht aussterben. Lügen können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Außer man ist Politiker. Dann nennt man es unbewusste Amtshandlung. Warum lügt man? Um einen egoistischen Vorteil zu haben. Zum Beispiel: Schatz, ich liebe dich. Vorteil: Ich bleibe verheiratet, habe aber trotzdem eine Affäre. Es gibt gute und es gibt schlechte Lügen. Die guten gehen durch, die schlechten kommen auf einen zurück. Deshalb, gut lügen will gelernt sein. Dafür gibt es auch Kurse. Es gibt auch Kurse, um Lügen zu entlarven. An der Mimik oder an der Sprache. Bei Lügen spricht man immer höher. Also wenn ich sagen würde: Schatz, ich liebe dich. Habe ich gelogen. Die Polizei benutzt sogar Lügendetektoren. Sogenannte Pinocchios. Umso mehr der Verhörte lügt, desto länger dauert das Verhör. Übrigens, Halbwahrheiten zählen auch zu den Lügen. Aber nur zu einem Viertel. Zum Schluss noch ein schlauer Satz. Die schlimmsten Lügen sind die, die man sich selbst erzählt. Und glaubt. Bleibt lügenfrei.